Die abwärtsgerichtete Spirale der Codependenz. Was passiert, wenn man Menschen wie Dinge behandelt? Sie verlieren den Glauben daran, dass man sich für Führung frei entscheiden kann. Die meisten Leute begreifen Führung als Frage der Position und sehen sich daher nicht als Führer. Betrachtet man persönliche Führung, Einfluss, dagegen als Wahlmöglichkeit, ist das so, wie die Wahl zu haben, Klavier zu spielen. Diese Freiheit muss man sich verdienen. Nur dann kann man selbst wählen, ob man ein Führer werden will. Die meisten Leute glauben, dass nur Menschen in Autoritätspositionen entscheiden dürfen, was getan werden muss. Sie sind, vielleicht unbewusst, damit einverstanden, selbst wie ein Ding kontrolliert zu werden. Auch wenn sie ein Bedürfnis erkennen, übernehmen sie nicht die Initiative. Sie handeln nicht. Sie warten, bis die Person mit dem offiziellen Titel ihnen sagt, was sie tun sollen, und machen dann genau das. Also geben sie auch dem formalen Führer die Schuld, wenn etwas schief geht, und schreiben es ihm zu, wenn alles gut läuft. Und ihnen selbst dankt man für ihre Mitarbeit und Unterstützung. Die verbreitete Abneigung, dagegen die Initiative zu übernehmen, unabhängig zu handeln, ist Wasser auf die Mühlen der formalen Führungskräfte, die sich dann umso mehr bemüßigt fühlen, ihren Untergebenen Anweisungen zu erteilen und sie zu managen. Ihrer Ansicht nach kann man die Leute nur so dazu bringen, etwas zu tun. Dieser Kreislauf eskaliert bis zu einer wechselseitigen Abhängigkeit, Codependenz. Die Schwächen beider Seiten verstärken das Verhalten der jeweils anderen und rechtfertigen es schließlich. Je stärker die Manager kontrollieren, desto mehr rufen sie Verhaltensformen hervor, die noch mehr Kontrolle und Management erfordern. Diese Kultur wechselseitiger Abhängigkeit ist schließlich so sehr institutionalisiert, dass niemand mehr Verantwortung übernimmt. Im Laufe der Zeit bestätigen sowohl die Führungskräfte als auch die Untergebenen ihre Rolle in einem unbewussten Pakt. Sie demotivieren sich selbst, weil sie glauben, dass erst die anderen sich ändern müssen, wenn ihre eigenen Arbeitsbedingungen sich verbessern sollen. Auch in den Familien, zwischen Eltern und Kindern, wiederholt dieser Kreislauf sich immer wieder. Die stille Verschwörung ist überall. Nur wenige Menschen haben den Mut, sie in sich zu erkennen. Sobald sie davon hören, blicken sie sich instinktiv außerhalb ihrer selbst um. Wenn ich diese Thematik vor einem großen Publikum präsentiere, halte ich nach 2 Stunden oft inne und frage: Wer von Ihnen fühlt sich von der Thematik angesprochen, ist aber der Ansicht, dass diejenigen Leute, die es wirklich brauchen, nicht hier sind? Damit ernte ich gewöhnlich großes Gelächter, doch die meisten heben die Hand. Finden Sie auch, dass die Leute, die ein Hörbuch wie dieses wirklich brauchen, es nicht hören? Genau das ist typisch für wechselseitige Abhängigkeit, also Codependenz. Wenn Sie diese Thematik durch die Schwächen anderer betrachten, demotivieren Sie sich selbst und unterstützen Ihre Schwächen dabei, weiter die Initiative, Energie und Erregung aus ihrem Leben zu saugen.